was Pentagramme, ich spiel zum Mercedes. Seh das Fest in mein Körper verwest, das Gold in den Zähnen hält ewig, ewig. Bete zu Rap, ich verdanke ihm mein Leben. Schlafe am Tag, um im Dunkeln zu sehen, sehen. Mach, was ich will,